Elisabeth! Wer ist's? Ach, Sie sind es, mein Lieber. Was raschen Sie mich denn so plötzlich über? Sie sind so abgeschwärmt. Die Stimme ist Klaggeflüster. Es liegt auf Ihrer Stirn ein Haufen Wolkendüster. O, mäßgen Sie des Herzens heißen Kampf. Sie kriegen sonst am Ende noch den Magenkrampf. O Wolfram, soll ich mich nicht selbst entleiben? So muss ich meinen grausen Schmerz betäuben. Kann ich's vielleicht? Du kannst. Ich kann's. O, sprich. O Wolfram, komm. Chloroformiere mich. Ich soll sie chloroformieren? In einen tiefen Schlaf? Ich darf nicht praktizieren. Das kostet 5 Gulden Straf. Der Gesangverein kam wohl und munter und pardoniert zurück nach Haus. Doch mein Tannhäuser war nicht drunter. Ich schau umsonst mit Augen raus. Drum geh ich jetzt die Grotte zu betrachten und werde mich da selbst zu Tode schmachten. Leb wohl und wart nur einen Augenblick. Als Leiche kehr ich bald zu dir zurück. Sie liebt nur ihn und stirbt, die dumme Grell. Oh, so ein Weib hat einen dicken Schädel. Jetzt aber sänge ich von Herzen gern die große Arie vom Abendstern.